heiß, glühend heiß, heiß, heiß, 100 Grad, heiß, heiß, brütend heiß, heiß, heiß, blühend weiß. Jenseits von Eden, Euphrat und Tigris, Allah wollte es so, 666. Schütze uns vor gestern, 1933 in 3D und Farbe, dann ist Sendepause. Das war der wilde Westen, hält Gott die 10 Gebote. Ich will nicht, dass du in Schwarz gehst, weil ich tot bin, heiß. Warst du im Krieg, weißt du, was ich meine? Du warst auf der Suche, ich war auf der Flucht. Hörst du die Räder rollen durch sich, tech und klar? Irgendwann in der Nacht in Musik gebadet. Jede Blume hat ihren Schatten. 2000 Lieder, 2000 Tode. Mama, Mama, Mama, warum hast du mich geboren? Oder hat mich der Esel im Galopp verloren? Heiß. Aha, ha, ha, heiß. Aha, ha, ha, heiß. Ach, ich spring ins Leere. Halleluja, Schwester, ich hab den Text vergessen. Ich bin mein Fragezeichen. Doch ich komm morgen wieder, gib mir deinen Segen, Liebe. Was ist das? Das ist das Leben in der Stadt. Was soll daran schlecht sein, Liebe? Kopf von unten, Liebe, mit schwachen.